Das Monster. Es steht für das Fremde und von der Natur Abweichende. Es versetzt uns in Schrecken, lehrt uns das Fürchten. Es ist still. Wo bin ich? Als Metapher für das Undomestizierte und Animalische im Menschen vertritt das Monster all das Verbotene, Verdrängte, Tabuisierte und Hemmungslose, das die Ordnung und unsere Zivilisation bedroht. Bin ich tot? Ich kann nicht sterben. In seiner langen Kulturgeschichte hat das Monster von den Halbwesen der griechischen Sagenwelt und der grotesken Missgeburt, die auf Jahrmärkten zu unserer Belustigung ausgestellt wurde, über Tiermenschen wie den Werwolf bis hin zu modernen gigantischen Filmmonstern wie King Kong und Godzilla vielfältige Interpretationen erfahren. Ich spüre etwas anderes. Da ist ein nahes Bewusstsein. Groß, allgegenwärtig. Es ist unglaublich schön. Es ist grün. Green Frankenstein. Ein pädagogisches Monsterhörspiel von Jörg Buttgereit. Der Begriff Monster findet Eingang in unseren Sprachgebrauch über die Literatur. Er wird erstmals 1818 von Mary Shelley in ihrer Gothic Novel Frankenstein oder der moderne Prometheus verwendet. Erzählt wird die tragische Geschichte des jungen Schweizers Viktor Frankenstein, der an der berühmten Universität Ingolstadt aus Leichenteilen künstliches Leben erschafft. In Frankenstein geht es um eine bemitleidenswerte Kreatur, die erschaffen wurde von einem verblendeten Wissenschaftler, der sich nicht um sein Geschöpf kümmert. Parallelen zu Gott drängen sich auf. Ich treibe in der grünen, stummen Ewigkeit. Es wimmelt von Mikroorganismen. Ich treibe mit dem Seetang. Zeitlos, friedvoll. Ich treibe. Glücklich. Die Geschichte von Frankenstein kann aber auch als Mahnmal für die entgrenzte menschliche Vernunft interpretiert werden, die sich selbst anmaßt, wie Gott, Leben zu erschaffen. Die Figur des Dr. Frankenstein ähnelt damit sowohl der literarischen Figur Faust als auch dem Prometheus aus der griechischen Mythologie. Zellulare Landschaften erstrecken sich unter mir, über mir. Mein Bewusstsein dehnt sich durch verzweigte Wurzelsysteme aus. Bin ich wirklich glücklich? Ich bin glücklich. Und doch ist da ein Gefühl. Ich fühle da etwas Fremdes, etwas Falsches, etwas Störendes in Grün. Ich muss danach suchen. Heute wird der Ausdruck Monster meist auf eine fantastische, erschreckende Kreatur angewandt. Diese Wesen haben die Funktion von Schreckgespenstern oder Ungeheuern und führen Kindern das Grauen sowie mögliche Antworten darauf vor Augen. Mein Verstand tastet sich durch die Fasern, findet etwas Hässliches, Kaltes. Es kriecht voran wie eine Krankheit, wuchert wie Krebs. Heute, am 6. August 1966, dem 21. Jahrestag des Atombombenabwurfs über unsere geliebten Stadt Hiroshima, ist es zu einem tragischen Zwischenfall auf See gekommen. Aus bisher noch ungeklärten Gründen ist der Walfänger Lucky Dragon unweit des Hafens von Hiroshima gesunken. Nur der Steuermann des Schiffes hat das Unglück überlebt und wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Schwester, sehen Sie nach, wer da ist. Der Patient darf nicht unnötig gestört werden. Er braucht unbedingt Ruhe. Ja, Herr Doktor. Ja, bitte? Besuch dürfen wir noch nicht zulassen. Sumimasen, entschuldigen Sie die Störung. Guten Tag, ich bin Dr. Russ Adams. Das ist meine Assistentin, die Strahlenforscherin Frau Mizuno. Der Patient kann noch keine Aussagen machen. Er steht noch unter Schock. Verstehe, aber ansehen darf ich ihn doch. Er ist der einzige Überlebende der Schiffskatastrophe. Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Was wollen Sie denn von dem Mann? Ich bin Frankenstein-Experte hier am Strahleninstitut von Hiroshima. Ich will ausschließen, dass es sich bei dem Vorfall nicht wieder um die Tat eines Frankenstein-Ungeheuers handelt. Aber das gigantische Frankenstein-Wesen ist doch vor Jahren bei einem Erdbeben ums Leben gekommen, oder? Ganz recht, Herr Doktor. Und unser Frankenstein hätte auch nie vorsätzlich Menschen getötet. Es handelt sich auch nur um eine Vorsichtsmaßnahme. Wir müssen allen eventuellen Hinweisen nachgehen. Der gesunkene Walfänger war nur noch wenige hundert Meter vom Hafen entfernt. Trotzdem hat keines der Besatzungsmitglieder die Tragödie überlebt. Und so stark war der Sturm ja nicht. Es gibt also noch keine Erklärung dafür, warum das Schiff so nahe der Küste gesunken ist? Zumindest noch keine glaubhafte. Und dass ein torpedierter Wal im Todeskampf das Schiff zum Kentern gebracht haben könnte? Na, dann ist es wohl schon wahrscheinlicher, dass wieder diese verrückten ausländischen Umweltaktivisten ein hinterhältiges Attentat auf den Walfänger verübt haben. Na gut, sehen Sie sich den Mann ruhig an. Aber nur einen Moment. Danke, Herr Doktor. Wann, meinen Sie, kann man ihn vernehmen? Meine Kameraden waren noch bei mir. Aber dann kam dieser schreckliche grüne Ungeheuer. Was sagen Sie da? Aus der Tiefe. Wie sah es aus? Grün. Groß. Es war Frankenstein. Er hat sie alle aufgefressen. Die sind alle tot. Ah. Dieses grüne Ungeheuer ist doch nur ein Vorwand. Sie haben sicher getrunken und sind auf eine Sandbank gelaufen. Das Ungeheuer hat uns angegriffen. Unser Schiff zum Kentern gefragt. Wir sind um unser Leben geschwommen. Aber Frankenstein war schneller. Er hat uns einen nach dem anderen aus dem Wasser gefischt und gefressen. Es war schrecklich. Ich sag die Wahrheit. Sie graben mir das doch. Bitte. Er ist wieder ohnmächtig. Das Gespräch hat ihn zu sehr aufgeregt. Gehen Sie jetzt bitte. Sehen Sie hier, Professor. Diese zerrissenen Kleidungsstücke sind im Hafen angespült worden. Die Behörden gehen davon aus, dass es sich um Kleidungsstücke der verunglückten Fischer handelt. Wie erklären Sie sich diese Beschädigungen? Es sieht tatsächlich so aus, als wenn diese Löcher von riesigen Reißzähnen stammen. Dann hat der überlebende Steuermann womöglich doch recht. Und Frankenstein lebt? Ja, bitte. Guten Tag. Mein Name ist Akira Takarada. Ich bin freier Reporter. Ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen zu diesem Frankenstein stellen. Ach, dann haben sich die Neuigkeiten also schon rumgesprochen. Bitte sehr. Sagen Sie, Dr. Adams, halten Sie es für möglich, dass Frankenstein noch lebt? Nun, zumindest ist das denkbar. Ist das Ihr Ernst? Frankenstein hat schon mehrere Tode überlebt. Wie wir alle wissen, hat die radioaktive Strahlung des Atombombenabwurfs hier über Hiroshima im Jahre 1945 aus Frankensteins Herz ein gigantisches Wesen werden lassen. Ich halte es aber für unmöglich, dass er im Wasser überleben kann. Er würde auch nie Schiffe angreifen oder Menschen töten. Das soll heißen, dass Frankenstein nach Ihrer Überzeugung nichts mit den jüngsten Vorfällen zu tun hat? Ja, davon bin ich überzeugt. Ich kann dem Doktor nur zustimmen. Es ist ganz unmöglich, dass Frankenstein jemanden umbringen würde. Ich habe ihn damals hier im Institut aufgezogen. Niemand hat ihn so gut gekannt wie ich. Er ist an Menschen gewöhnt und war sehr zutraulich. Extrablatt! Extrablatt! Monster in der Nähe von Tokio Bay gesichtet! Was? Sagen Sie mal her. Extrablatt, die Sensation. Aha. Guck dir das an. Das erste Foto des Monsters. Wie schrecklich, wenn dieses Monster nun nach Tokio kommt. Extrablatt. Nicht auszudenken, welche Zerstörung es hier anrichten kann. Extrablatt, Frankenstein lebt. Herr Doktor, sehen Sie hier. Jetzt werden wir von der gesamten Presse angegriffen. Dieser Reporter schreibt in der Zeitung, dass es sich bei dem Monster um unseren Frankenstein handelt. Dabei haben wir ihn doch eindeutig versichert, dass dieses neue Ungeheuer unmöglich unser Frankenstein sein kann. Irgendwas müssen die Zeitungen ja schreiben. Aber wo bleiben die Beweise? Hier ist ein Foto abgedruckt. Es ist sehr unscharf. Man sieht nur die Umrisse eines Giganten. Er scheint unserem Frankenstein tatsächlich ähnlich zu sehen. Deshalb schiebt man uns die Schuld zu. Aber Takako, sehen Sie, die Gestalt hat eine grünliche Hautfarbe. Unser Frankenstein war immer braun, weil er hoch oben in den Bergen Unterschlupf gefunden hatte. Wenn es wirklich ein anderes Ungeheuer gibt, müssen wir das beweisen. Sonst haben wir Unrecht. Unser Frankenstein kann unmöglich im Wasser existieren. Er wäre in den Bergen geblieben, wenn er noch leben würde. Hier, Takako, sehen Sie sich diese Fotos mal an. Ich wollte sie eigentlich nicht zeigen. Ich weiß ja, wie sehr Sie an unserem Frankenstein gehangen haben. Das sind ja Fotos von riesigen Fußabdrücken. Im Schnee. Ist das hoch oben in den Bergen? Von unserem Frankenstein? Ich glaube schon. Allerdings in einem sehr unzugänglichen Gebiet. Ob wir der Sache nicht mal nachgehen sollten? Moshi? Ah, Takarada-san. Hören Sie, was Sie da für Unwahrheiten in der Zeitung veröffentlichen. Was sagen Sie da? Was für Beweise? Man hat Teile des gesunkenen Walfängers geborgen? Am Hafen? Sagen Sie ihm, wir kommen sofort. Sehen Sie hier, Herr Doktor, diese riesigen Kratzspuren am Bootsrumpf. Das könnte auch beim Auflaufen auf eine Sandbank oder ein Korallenriff passiert sein. Dr. Adams, sehen Sie, hier. Oh, interessant. Was könnte das sein? Das sieht aus wie... ein grüner Hautfetzen mit riesigen Schuppen. Wie von einem Seeungeheuer. Damit müssen wir sofort ins Labor. Interessant. Und? Doktor, so sagen Sie doch was. Könnte das tatsächlich Haut von unserem Frankenstein sein? Das halte ich für ausgeschlossen. Die Zellstrukturen stimmen nicht überein. Die Messwerte des Polygraphen waren die bislang aufregendsten. Ich habe die Schuppen und Zellreste des Wesens, die wir an dem Wrack gefunden haben, und die benachbarte Unterwasservegetation analysiert. Sie sind nahezu identisch. Folglich muss dieses grüne neue Frankensteinwesen eins mit der Natur sein. Es muss fühlen, was die Natur fühlt und wissen, was die Natur weiß. Faszinierend. Aber wie konnte es bloß dazu kommen? Das können wir nur vermuten. Wie wir wissen, ist Frankenstein unsterblich. Seine Zellen sind unsterblich. Vielleicht sind Zellreste unseres Frankensteinwesens ins Meer geraten. Die Mikroorganismen und Pflanzen im Meer müssen diese Zellen aufgenommen haben. Sie haben sie verzehrt. Ganz so wie ein Medizinmann eines Kannibalenstammes, der nach dem Verzehr einer starken Persönlichkeit mit dem starken Bewusstsein des Opfers infiziert wird. Ja, so könnte man es umschreiben. Das klingt ja wirklich unglaublich. Ich weiß, aber stellen Sie sich diese nebulöse, verwirrte Intelligenz vor, die versucht, ihrer neuen Umgebung Sinn zu entnehmen. Sie bildet allmählich die Pflanzenzellen zu einer vertrauten Gestalt um. Der Frankenstein-Gestalt? Sie erinnert sich an Knochen und bildet ein Skelett aus Holz. Sie erinnert sich an Muskeln und bildet Muskelgewebe aus Pflanzenfasern. Sie hat Lungen, Herz und Gehirn nachgebildet und sah irgendwann aus wie eine pflanzliche Kopie unseres Frankensteins. Sie meinen also... dieses grüne Wesen ist eine Pflanze, die ihr Bestes gibt, Frankenstein zu sein? Und warum ist dieses Wesen so riesig groß geworden? Für den unnatürlichen Riesenwuchs ist sicher die hier in Hiroshima noch immer hochkonzentrierte radioaktive Strahlung verantwortlich. Sie erinnern sich sicher noch an die Echse Godzilla, die durch die bei den Atombombenversuchen im Pazifik freigesetzte radioaktive Strahlung in ein gigantisches Monster mit radioaktivem Feueratem mutiert ist und die Stadt Tokio in den 50er Jahren dem Erdboden gleichgemacht hat. Der Filmklassiker Godzilla aus dem Jahr 1954 begründete das erfolgreiche Genre des Kaiju-Ega, des japanischen Monsterfilms. Godzilla oder Gojira ist einer der wenigen Monsterfilme, die auch menschliches Leid betonen und sich nicht nur effekthascherisch in apokalyptischen Zerstörungsszenarien verlieren. Godzilla funktionierte damals für das einheimische Publikum als Metapher für die Atombombe. Aber unser Frankenstein war nie so böse wie dieser Godzilla. Er hat die Menschheit vom Invasoren aus dem All befreit und gegen das schreckliche Monster Gabura gekämpft. Ich weiß, Takaku, ich weiß. Die Scham des verlorenen Krieges und die katastrophalen Nachwirkungen der Atombomben von Nagasaki und Hiroshima lösten ein nationales Trauma beim stolzen japanischen Volk aus. Im Einklang mit ihrem Ehrenkodex entschieden sich die Behörden, diese schändlichen Ereignisse einfach zu ignorieren. Das führte leider auch in der japanischen Nachkriegsgesellschaft zur Ignoranz gegenüber den Opfern der Bomben. Vor diesem Hintergrund konnte ein Monsterfilm wie Godzilla tatsächlich Erinnerungsarbeit leisten. Dieses grüne Wesen ist so etwas wie ein böser Bruder von unserem Frankenstein. Beseelt von einer aus dem Gleichgewicht geratenen Natur. Und ich fürchte, wie schon das erste Frankenstein-Geschöpf, haben wir auch dieses bösartige Monster selbst erschaffen. Möge Gott uns beistehen. Diese vielen neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, Takarada-san, die muss man erst mal verarbeiten und begreifen. In wenigen Minuten beginnt die Live-Übertragung. Takarada-san? Ja? Wir wären dann soweit. Hier ist Ihr Mikrofon. Ah, ja. Danke, Kenji. Ich weiß gar nicht, was ich den Menschen am Radio sagen soll. Was wissen wir schon über dieses Monster? Und über unser Schicksal? Was ist denn da hinten bei dem Fischkutter los? Unterbrechen Sie das laufende Programm! Wir gehen sofort auf Sendung! 5, 4, 3, 2, go! Aus aktuellem Anlass unterbrechen wir das Programm und berichten Ihnen hier live vom Hafen in Hiroshima. Das Frankenstein-Ungeheuer ist soeben aus dem Meer aufgetaucht und hat ein Fischerboot versenkt. Dr. Adams, kommen Sie schnell! Hören Sie doch im Radio! Es ist grausam. Jetzt fischt der Gigant die davon schwimmende Besatzung einfach aus dem Wasser und frisst die armen Teufel bei lebendigem Leib. Wie schrecklich! Es ist doch unser Freund der Karada. Er muss unten am Hafen sein. Es ist ein Taumel der Zerstörung, der sich hier live vor meinen Augen abspielt. Der grüne Frankenstein ist aus dem Meer gestiegen, zerstört die Hafenanlagen, zertritt hilflose Menschen, als wären sie unbedeutend wie Ameisen. Wo um alles in der Welt bleibt unsere Selbstverteidigungsarmee? Sehen Sie doch, Takarada-san. Das Monster hält jetzt inne. Es sieht ganz so aus, als ob es... Aber das ist ja nicht möglich. Als wenn es sprechen, als etwas sagen. Der Tag der Abrechnung ist gekommen und ihr könnt nichts dagegen tun, denn durch mich, Frankenstein, tut die Wildnis euch hiermit ihre Trauer und ihren Zorn kund. Takarada-san, wir haben Sie im Radio gehört. Und sind sofort hergekommen. Ruhe bitte, wir sind auf Sendung. Meine Fasern haben sich in den Tiefen des Meeres mit dem Grün verbunden. Ich bin ganz wahrhaftig eins mit dem Ursprung und der Wildnis, der Natur dieser Welt. Es kann sprechen. Sehen Sie, Takako, das ist der Beweis. Genau, Unser Frankenstein konnte nicht sprechen. Das ist nie und nimmer unser Frankenstein. Die Natur arbeitet nun durch mich, denn ich habe sie gefragt. Was soll ich tun? Und sie antwortete: Säubere, vernichte, vernichte die Wesen, die uns vernichten, die unsere wertvolle Ökosphäre mit ihren Giften und Maschinen bedrohen. In die Monstren wird projiziert, was wir uns selbst nicht erlauben und uns als verbotenen Wunsch nicht eingestehen dürfen. Die Angst vor unseren eigenen unterdrückten Bedürfnissen wird nach außen in ein schreckliches Geschöpf projiziert, um dann bekämpft zu werden. Endlich! Da! Der letzte Stolz unserer gefallenen Nation! Unsere Selbstverteidigungsarmee! Banzai! Die Natur hat mir befohlen, schaffe eine neue, eine grüne Welt, so wie sie am Anfang war, bevor die Tiere aus den Meeren krochen, als es noch keinen Lärm und kein kreischendes Fleisch gab. Die Naturkräfte machten mich zu Grün Frankenstein. Denn jetzt bin ich der Schmerz und die Verbitterung der Wälder. Ich verkünde das grüne Millennium. Die Raketengeschosse unserer Fliegerstaffel sind wirkungslos. Ich blicke hier auf ein alles verzehrendes Feuermeer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr ahnungslosen Menschen führt einen bitteren und nicht erklärten Krieg gegen das Grün, rodet Tag für Tag die Regenwälder. Doch wisset, jetzt schlagen wir zurück. Sie hören selbst, was das Monster sagt. Ist das unser Ende? Die Natur schlägt zurück. Los, wir müssen hier weg, alle. Nun ist es der Mensch, der die Sense zu spüren bekommt. Denn wenn ihr lebt, stirbt euer Planet. Deshalb müsst ihr entfernt, ausgelöscht werden. Im Monster personifiziert sich die Angst vor der durch uns freigesetzten Gewalt der Naturkräfte. Unsere menschlichen Triebkräfte werden innerhalb unserer Zivilisation und durch die fortschreitende Technisierung des Alltags derart verändert, eingeengt und unterdrückt, dass sie in der Gestalt des Urgiganten wieder konzentriert hervorbrechen. Takaragata! So kommen Sie doch! Nein! Ich muss hier bleiben! Ich muss für die Nachwelt aufzeichnen, was hier geschieht! Da sind Sie! Unsere tapferen Kamikaze-Flieger! Damit könnt ihr mich nicht beeindrucken. Ich bin eine Naturgewalt. Unbezwingbar. Es hat keinen Sinn. Das Militär ist machtlos gegen diesen Frankenstein. Sind wir verloren? Da! Sehen Sie doch! Durch Adam! Das ist ja... unglaublich! Ein anderer Frankenstein... Unser Frankenstein? Er lebt also doch. Ja. Takako, erinnern Sie sich noch, dass unserem Frankenstein damals eine Hand abgerissen wurde, die dann spurlos aus unserem Labor verschwunden ist? Worauf wollen Sie hinaus, Herr Doktor? Offenbar hat sich aus der isolierten Hand Frankensteins ein völlig neuer, eigenständiger Körper gebildet. Meine flehenden Gebete wurden erhört. Frankenstein ist wiedergeboren worden. Die Wiedergeburt bezeichnet man als Reinkarnation. Gemeint ist damit die Vorstellung, dass sich eine Seele nach dem Ableben, der Exkarnation, erneut in einem anderen, empfindenden Wesen manifestiert. Die zahlenmäßig bedeutendsten Glaubensrichtungen, in denen die Wiederfleischwerdung eine zentrale Rolle spielt, sind der Hinduismus und der Buddhismus. Oh mein Gott, meine verehrten Zuhörer! Ein weiteres, ebenso gigantisches Monster ist soeben am Hafen erschienen. Mit schnellen Schritten ist es von den Bergen hergekommen. Jetzt ist alles verloren. Nein, das ist unser Frankenstein. Universum. Tatsächlich! Es ist kaum zu glauben, liebe Zuhörer! Frankenstein! Ich bin es, Takako! Deine Mama! Du musst uns helfen! Aber das neue braune Monster stellt sich dem grünen Frankenstein in den Weg! Was willst du? Wer bist du? Es erkennt seinen Bruder nicht! Du kannst ja noch nicht mal sprechen. Engel! Jetzt gehen die beiden Monster aufeinander los. Ein Zweikampf der Giganten bricht aus. Die beiden Bestien sind in ein Hochhaus gestürzt. Hiroshima muss sofort evakuiert werden. Da! Dieses grüne Monster hält unseren Frankenstein einfach in die Höhe. Es gilt ihn töten. Unser Frankenstein scheint dem Grün nicht gewachsen. Wir müssen etwas tun. Wir können nichts tun, Takako. Im Angesicht solcher Gewalten ist der Mensch machtlos. Das grüne Monster will erneut auf Frankenstein losgehen. Takako, nicht! Bleiben Sie hier! Ich muss Ihnen helfen! Aber eine Frau! Es ist die Strahlenforscherin Takako Mizuno! Sie stellt sich tapfer dem grünen Giganten in den Weg! Aus dem Weg, Menschlein! Green Frankenstein greift jetzt nach der jungen Frau! Nein, oh mein Gott! Takako! Und hebt sie einfach wie eine Puppe in die Höhe! Es ist entsetzlich! Ich bin wieder runter! Es sieht ganz so aus, als ob... Ich mag es kaum beschreiben, Takako! Als ob das Monster die tapfere Strahlenforscherin fressen will! Frankenstein, du musst Takako helfen! Bitte! In vielen Monsterfilmen wird auch der Zusammenhang zwischen der unterdrückten Sexualität und latent vehementen Vernichtungsfantasien deutlich. Das Monster zerstört und vernichtet meistens, um einem vermeintlich unschuldigen Mädchen ritterlich beizustehen. Oft handelt es sich hierbei um eine schöne Assistentin des Wissenschaftlers, der durch Experimente mit radioaktiver Strahlung das Monster erst erschaffen hat. Das braune Frankensteinwesen rappelt sich wieder aus den Trümmern des Hochhauses auf und stürmt jetzt mit gewaltigen Schritten auf Green Frankenstein zu. Ja, es ist schrecklich, meine verehrten Zuschauer. Frau Mizuno fällt bei dem Tumult aus der Hand des grünen Monsters. Takako! Die Tiefe! Takako! Die junge Frau ist aus der Pranke des Monsters aus bestimmt 20 Meter Höhe in den Tod gestürzt. Jetzt ist Dr. Adams zu seiner Assistentin geeilt. Takako, ich bin es, Russ. Es besteht Gefahr, dass die beiden Wissenschaftler von den kämpfenden Monstern zertrampelt werden. Dr. Adams. Nein, Sie dürfen jetzt nicht sprechen. Sie müssen. Halten Sie durch, nicht einschlafen. Unserem Frankenstein retten. Takako, ich habe Sie doch. Er war... immer wie ein Sohn für mich. Ich... Nein, Takako. Ich habe sie doch geliebt. Dr. Adams hat den offenbar leblosen Körper von Frau Mizuno nun auf dem Arm und rennt im Zickzackkurs durch die Beine der kämpfenden Giganten hindurch. Schnell, Sanitäter! Der braune Frankenstein hat Dr. Adams und die leblose Frau Mizuno nun bemerkt. Wie unter Schock hält er inne. Jetzt hebt das grüne Monster den paralysierten braunen Frankenstein erneut in die Höhe, hieft ihn mit aller Kraft bis über seinen Kopf und schleudert ihn mit voller Kraft in die Ölraffinerie am Hafen. Frankenstein ist gefangen in der Feuersbrunst. Das kann er unmöglich überleben. Jetzt scheint auch das grüne Monster genug Untaten vollbracht zu haben. Es weicht vor den Flammen zurück, stapft erschöpft ins Wasser. Doch nicht, ohne sich noch einmal zu uns umzudrehen. Ich werde nun zurückkehren in das traute Grün. Schon bald wird die Pflanzenwelt dieser Erde auf mein Geheiß die Sauerstoffproduktion verzehnfachen. Zuerst werden eure Jungen und Alten sterben, die Schwachen und die Kranken. Die Atmosphäre wird bald so brennbar sein, dass jeder geringste Funke ein Feuer, ein Inferno auslösen wird. Innerhalb eines Jahres werdet ihr alle tot sein. Frankenstein! Takako! Sie haben selbst gehört, werte Zuhörer, was das Monster gesagt hat. Doch so leicht geben wir uns nicht geschlagen. Er wollte uns Menschen zu Hilfe kommen und musste mit ansehen, wie seine einzige Bezugsperson ums Leben kommt und dann so schrecklich sterben. Das hat Frankenstein nicht verdient. Doch dieses Land hat schon weitaus größere Katastrophen überlebt. Bringen Sie Takakos Körper umgehend ins Krankenhaus. Das Feuer muss sofort gelöscht werden. Und die Überreste von Frankenstein sollen in mein Labor gebracht werden. Sehr verehrte Zuhörer, wie wir soeben erfahren, steigt aus dem Vulkankegel des Fuji-San, dem heiligen Berg Japans, eine Rauchwolke empor. Wissenschaftler befürchten, dass in Kürze ein Ausbruch des Fuji bevorstehen könnte. Der Fuji ist ein Schichtvulkan und mit 3776 Meter Höhe über dem Meeresspiegel der höchste Berg in Japan. Der letzte bekannte Ausbruch des Fuji ereignete sich am 16. Dezember 1707 und dauerte 2 Wochen lang. Im Shintoismus gilt der Fuji als heilig. Er wurde zum ersten Mal 663 von einem unbekannten Mönch bestiegen. Im Westen wird der Berg fälschlicherweise oft als Fujiyama bezeichnet. Dies beruht auf einer falschen Lesung des japanischen Schriftzeichens für Berg. Der japanische Name des Berges lautet Fuji-san, was so viel bedeutet wie Herr Fuji. Dr. Adams. Guten Tag, Herr Takarada. Die Katastrophe vom Hafen in Hiroshima ist nun schon einige Monate her. Trotzdem müssen wir Ihren Befürchtungen zufolge jeden Tag damit rechnen, dass dieses grüne Frankensteinwesen wieder auftaucht. Ich fürchte ja. Damit ist unweigerlich zu rechnen. Doch nun gibt es Grund zur Hoffnung. Können Sie unseren Hörern bitte erklären, was Sie und Ihr Team in den letzten Wochen in Ihren Labors vollbracht haben? Sehr gern. Wie wir inzwischen wissen, ist der seinerzeit von dem deutschen Arzt und Wissenschaftler Viktor Frankenstein kreierte Organismus tatsächlich unsterblich. Verstehe. Es ist uns glücklicherweise gelungen, die sterblichen Überreste unseres gutmütigen Frankensteinwesens aus den Trümmern der ausgebrannten Ölraffinerie zu bergen. Große Teile seines gigantischen Skeletts sind uns so erhalten geblieben und konnten rekonstruiert werden. In den letzten Wochen und Monaten haben wir sodann mit einem mehrköpfigen wissenschaftlichen Expertenteam des internationalen UN-Friedensfonds die genetischen Informationen aus Frankensteins Knochenmark extrahieren können. Das klingt ja geradezu fantastisch. Außerdem ist es uns gelungen, um das erhaltene Skelett von Frankenstein einen riesenhaften mechanischen Roboter zu kreieren, den wir sogar kontrollieren, das heißt steuern können. Aber das sind ja ganz unglaubliche Neuigkeiten. Im Robotermythos verdichten sich verschiedene gesellschaftliche Bedeutungen. Erich Fromm spricht in Anatomie der menschlichen Destruktivität gar von einer nekrophilen, in das nicht lebendige, maschinenhafte verliebten Gesellschaft. Es besteht also doch noch Hoffnung, dass Ihr neuer Superroboter diesen schrecklichen Green Frankenstein besiegen kann. Niemand kannte unser gutartiges Frankensteinwesen so gut wie meine reizende Assistentin Frau Takako Mizuno, die tragischerweise bei dem Kampf der beiden Frankenstein-Giganten am Hafen von Hiroshima ihr Leben lassen musste. Aha. Frau Mizuno hat unserem gutmütigen Frankenstein damals aufgezogen. Zu ihr hatte er Zutrauen. Mhm. Deshalb haben wir unter Mithilfe führender Hirnforscher und Chirurgen das geniale Gehirn von Frau Mizuno in den Kopf des überdimensionierten Geno-Biomechanoiden transplantiert. Ah. Das Hirn von Frau Takako Mizuno ruht nun in dieser Schallzentrale und wird den von mir auf den Namen Mecha Frankenstein getauften Cyborg steuern. Die Mischform des künstlichen Menschen stellt der Cyborg dar. Er hat durch die Hilfe von biochemischen, physiologischen und elektronischen Modifikationen einen künstlichen Körper, eine Vollprothese erhalten und hat in manchen Fällen lediglich noch ein organisch-menschliches Gehirn. Das klingt schockierend. Das mag sein. Aber bedenken Sie, dass selbst Menschen mit technischen Implantaten wie Herzschrittmachern, künstlichen Gliedmaßen, komplexen Prothesen oder Implantaten dem Begriff nach bereits Cyborgs sind. Ja, aber eine Frau oder das Hirn, der Geist einer Frau in Frankensteins Kopf, ein ungewohnter, dennoch faszinierender Gedanke. Diese Cyborgisierung eröffnet Emanzipationschancen, weil Cyborgs aus dem üblichen Kategoriedenken herausfallen. Ein Cyborg ist weder männlich noch weiblich und doch wieder beides. Ich jedenfalls bin überzeugt, unser Mecha Frankenstein wird unter der Führung von Frau Mizuno in der Lage sein, gegen das böse grüne Frankenstein-Monster zu bestehen. Dr. Adams, ganz Japan steht vereint hinter Ihnen und ist stolz auf Sie. Die ganze Welt blickt nun auf Mecha Frankenstein und Frau Takako Mizuno. Vielleicht haben Sie in dieser schweren Stunde, so kurz vor der für die ganze Menschheit so entscheidenden Konfrontation, ein paar Worte, die Sie unseren Hörern mitteilen möchten. Nun, warum erteilen wir nicht einfach Frau Mizuno das Wort? Mecha Frankenstein kann sprechen? Hören Sie selbst. All Systems Call. Übernehmen. Operation Green Frankenstein. Banzai. Noch ist alles ruhig und friedlich hier in den Abendstunden im Friedenspark von Hiroshima. Genau hier ist das Epizentrum. Das heißt, über diesem Gebiet wurde 1945 die Atombombe abgeworfen. Der Oleander blüht. Wir erinnern uns, schon kurz nach der Katastrophe blühte hier wieder der Oleander. Dabei hatte man vermutet, dass für die nächsten 75 Jahre an diesem Ort gar nichts mehr blühen würde. Ein Zeichen der Hoffnung ist auch unser Mecha Frankenstein, der gleich hier neben dem Atomic Bomb Dome wie ein Mahnmal steht. Bereit, dem bevorstehenden Angriff des Green Frankenstein zu trotzen. Sehen Sie doch, die Kinder sind gekommen und haben 1000 selbstgefaltete Papierkraniche vor den stählernen Titanen gestellt. Was ist das? Das Wasser im Motoyasu-Fluss vor dem Atombombendom beginnt zu brodeln. Mecha Frankenstein, Marsch! Wie Sie vielleicht hören, setzt sich der stählerne Titan nun in Bewegung. Ja, Takako, so ist es gut. Ready to go. Hier neben mir steht Dr. Russ Adams. Doktor, ist Green Frankenstein womöglich vom Meer aus in den Motoyasu-Fluss geschwommen, um jetzt hier im Friedenspark aufzutauchen und alles zu verwüsten? Ich fürchte, damit könnten Sie recht haben. Wie sieht Ihre Strategie im Kampf gegen Green Frankenstein aus? Euer Ende ist nah, Menschlein. Ich bin gekommen, euch zu richten. Wir werden versuchen, das Monster mit den Raketen, die aus Mecha Frankensteins Fingern abgeschossen werden, zu irritieren. Nichts weiter als lächerliche Nadelstiche. Was ist das da für ein lächerliches Metallspielzeug? Du erkennst mich nicht. Jetzt wird Takako versuchen, Green Frankenstein zu packen. Ich bin Mecha Frankenstein. Um das Monster dann mit seinen in den Fußsohlen eingebauten Jetturbinen in die Höhe zu fliegen. Ja, gut so, Mecha Frankenstein. Darauf war er nicht vorbereitet. Go. Yo. San. Ni. It. Zero. Mecha Frankenstein, go! Der Plan ist, Green Frankenstein bis weit außerhalb unserer Atmosphäre ins All hinaus zu fliegen. Fantastisch! Verlasse jetzt die Stratosphäre. Und ihn schwerelos im Weltraum auszusetzen. Da kann er uns nicht mehr gefährlich werden. Die Giganten kämpfen in der Luft, steigen dabei immer höher und höher. Green Frankensteins Fäuste trommeln wild auf den Metallkörper von Mecha Frankenstein. Lass mich los. Bekomm keine Luft. Die Luft scheint ihm schon auszugehen. Aber ist es Mecha Frankenstein überhaupt möglich, solche astronomischen Höhen zu erreichen? Das können wir nur hoffen. Wir hatten ja keine Zeit, unseren neuen Riesen-Cyborg zu testen. Die Kälte in der gasförmigen Erdatmosphäre wird ihm sicher zusetzen. Erst außerhalb der Homosphäre bei ca. 100 Kilometern wird es kritisch. Habe Thermosphäre erreicht. Melde Einsicht auf meiner Oberfläche. Oh, das ist kein gutes Zeichen. Erste Systemausfälle. Wird Mecha Frankenstein abstürzen? Gibt es ein Problem? All Systems. Verdammt, er kommt wieder runter. Dumm gelaufen. Was? Oh mein Gott. Werte Zuhörer, wir müssen jetzt alle stark sein. Mecha Frankenstein hat technische Probleme und befindet sich im Rücksturz zur Erde. Direkt auf den Atomic Bomb Dome zu. Noch ist nichts zu sehen. Rauchschwaden müssen sich erst verziehen. Wir können nur beten, dass auch Green Frankenstein diesen Absturz nicht überlebt hat. Eine unerträgliche Stille hängt über dem Absturzort. Jetzt kann man langsam erkennen, dass die Kuppel des Atomic Bomb Domes weg ist. Zerstört. Die alte Ruine der ehemaligen Handelskammer von Hiroshima, die selbst den Atombombenabwurf von 1945 überstanden hat, ist nicht mehr da. Ist das das Ende? Oh nein! Er lebt! Liebe Mitbürger, er lebt! Green Frankenstein hat diesen schrecklichen Sturz überlebt! Kakako, kannst du mich hören? Bitte melde dich! Mecha Frankenstein, unsere letzte Hoffnung, liegt zertrümmert auf dem Boden. Nichts. Takako meldet sich nicht mehr. Möge Gott uns in dieser schweren Stunde beistehen. Verehrte Hörer, wir schalten jetzt zu meiner Kollegin Haruka Fukuda in die Nähe des Fujisan. Zu einer Live-Sonderübertragung. Konnichiwa, Takarada-san. Wie befürchtet ist der Fuji-san, das Wahrzeichen Japans, nun doch ausgebrochen. Unter lautem Grollen spuckt Fuji-san hinter mir Feuer und Magma aus. Ich bin mit meinem Nachrichtenteam sofort per Helikopter hier in die unmittelbare Nähe des Fuji geflogen, um Ihnen wie immer live berichten zu können. Seine Aschewolke ist 15 Kilometer hoch in den Himmel gestiegen. Doch was ist das? Man hat fast den Eindruck, in der schwarzen Wolke ein riesiges Gesicht ausmachen zu können. Es scheint dämonisch zu lächeln. Es ist unglaublich. Die Wolke hat ein Gesicht. Sie lebt. Das ist Fujima-jin. Er hat uns erhört. Bitte was? Fujima-jin, der zornige Geist des Vulkans. Er hat unsere Gebete erhört. Ein steinalter Mönch aus dem Tempel hat sich zu mir gesellt, meine verehrten Hörer. Er weiß offenbar mehr über dieses unglaubliche Schauspiel zu berichten, welches sich hier vor meinen Augen und Ohren abspielt. Fujima-jin ist voller Groll. Deshalb hat er seinen jahrhundertelangen Schlaf beendet und ist aus dem Vulkan gekommen. Warum ist dieser Fujimajin so voller Zorn? Was haben wir ihm denn getan? Keine Angst, junge Frau. Fujimajin ist nicht böse auf uns. Er ist gekommen, uns vor dem, den ihr Green Frankenstein nennt, zu beschützen. In unseren Gebeten haben meine Brüder und ich Fujimajin um Hilfe gebeten. Und jetzt ist er hier. Die riesige Aschewolke ist jetzt direkt über mir. Blickt, ja, lächelnd auf mich herab. Die Legende besagt, dass Fujimajin ursprünglich ein böser Dämon war, der sich gegen Buddha stellte. Er wurde jedoch im Gefecht mit Buddhas Armee des Himmels gefangen genommen, konvertierte und arbeitet jetzt als Kami, als Dämon im guten Sinn, für das Wohl der Menschheit. Als Kami bezeichnet man die im japanischen Shinto verehrten Gottheiten. Kami sind vergöttlichte Naturwesen und Naturphänomene. Der Begriff kann aber auch auf Naturgeister, Gespenster und die Seelen Verstorbener angewandt werden, die man im Westen nicht als Gottheiten bezeichnen würde. Kami weisen typische Eigenschaften heiliger Wesen wie Unendlichkeit, Allwissenheit, Unveränderbarkeit oder göttliche Allmacht auf. Erstaunlich schnell fegt die Wolke nun über mich hinweg. Ich glaube in Richtung Hiroshima. Sollte der verwirrte alte Mann tatsächlich recht haben, wird ein zorniger Gott oder Dämon mit dem Namen Fujimajin uns von Green Frankenstein befreien? Vielen Dank, Fukuda-san, für diese unglaublichen, bahnbrechenden Neuigkeiten. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung für die Menschheit. Jetzt nimmt Green Frankenstein den demolierten Kopf unseres wehrlosen Mecha Frankenstein und dreht ihn langsam um die eigene Achse. Mit eurer lachhaften Technik versucht ihr, die Natur zu unterjochen. Das wird euch nie gelingen. Er will den Kopf des Roboters abdrehen. Das darf er nicht. Takaros Hirn ist in der Schaltzentrale des Metallkopfes. Nicht auszudenken, wenn er den Kopf zerstört. Da! Eine große schwarze Wolke zieht auf. Sie hat ein Gesicht. Fujimajin! Tatsächlich. Die Welt geht unter. Mowarida, das Ende ist nah. Die Wolke bleibt jetzt genau über Green Frankenstein stehen, schwebt bedrohlich über ihm. Noch hat er sie nicht bemerkt. Er ist zu sehr mit dem Metallkopf beschäftigt. Jetzt hat er den Kopf von Mecha Frankenstein abgerissen. Wir müssen etwas tun, verdammt. Da, sehen Sie doch. Aus der Wolke zuckt ein Blitz. Getroffen. Green Frankenstein ist getroffen. Und lässt den Kopf fallen. Was ist das? Sehen Sie das? Der abgerissene Kopf von Mecha Frankenstein beginnt zu glühen. Eine Art goldener Kristallnebel steigt aus dem zerbeulten Metallkopf empor. Es sieht ganz so aus, als ob dieser Nebel von der Wolke, von diesem Fujimajin, wie magisch angezogen wird. Das ist der Geist von Takagomi. Die Kami steigt auf zu den Göttern. Das klingt fantastisch, aber vielleicht haben Sie wirklich recht. Takako und Fujimajin sind jetzt vereint in der Wolke. Takakos Gesicht! Sehen Sie doch, Takarada, das ist Takakos Gesicht in der Wolke. Sie lächelt uns zu. Glaubt ihr etwa, ich hätte Angst vor einer harmlosen Gewitterwolke? Nur einen einzigen Streich werden wir brauchen, um dich, Green Frankenstein, zu vernichten. Dass ich nicht lache. Noch hast du Zeit, dahin zurückzukehren, wo du hergekommen bist. Ich werde es sein, der dich vernichtet. Nun gut. Du hast es nicht anders gewollt. Er ist weg. Green Frankenstein ist einfach weg, wie vom Erdboden verschluckt. Green Frankenstein ist besiegt, meine verehrten Zuhörer. Das sogenannte Happy End ist ein Scheinanglizismus. Korrekt würde es im Englischen Happy Ending heißen und bedeutet übersetzt glückliches Ende im Sinne von guter Ausgang. Ha, seht doch, die Wolke verschwindet. Sie löst sich auf. Doch was ist jetzt mit Takako? Wo ist sie? Der englische Begriff Happy End ist durch die Filmkunst gebräuchlich geworden. Der Begriff bezieht sich somit ursprünglich auf das Finale eines Kinofilms, wird aber auch in Büchern und Hörspielen angewendet. Wir müssen den Kopf von Micha Frankenstein bergen. Takakos Hirn darf unter keinen Umständen... Dr. Adams, Russ, es ist gut. Takako hat ihren Frieden gefunden. Sie hat Green Frankenstein besiegt und damit die gesamte Menschheit vor dem sicheren Untergang bewahrt. Ihr Kami ist emporgestiegen zum großen Fujimajin. Aber... Das ist eine große Ehre. Ich habe sie doch so sehr... Sie ist jetzt allgegenwärtig, wird also immer bei Ihnen sein. Immer bei mir sein? Ja, vielleicht haben Sie ja wirklich recht. Ich habe schon so viel Wundersames in diesem Land erlebt. Sayonara, Takako. Sayonara. Es ist still. Wo bin ich? Bin ich tot? Nein, denn ich kann nicht sterben. Ich treibe in der grünen, stummen Ewigkeit. Zeitlos. Friedvoll. Glücklich. Green Frankenstein. Von Jörg Buttgereit. Es sprachen Green Frankenstein, Jürgen Thormann, Dr. Russ Adams, Rainer Brandt, Takako Mizuno, Akiko Fujino, Akira Takarada, Viktor Neumann, Pädagoge Wolfgang Kondros, Reporterin Kathleen Gavlich, Arzt Peter Gröger, Kenji Robert Kreuzaler, Fischer Toru Takahashi, Musik André Abshagen, technische Realisation Jonas Bergler, Regieassistenz Julia Wolf, Regie Jörg Buttgereit. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011. Dramaturgie und Redaktion Nathalie Challis.